Kundgabe 1511. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.7.1940. Schöpfet alle Kraft aus diesem meinem Wort. Voraussage. Schöpfet alle Kraft aus diesem meinem Wort. Bedenket, dass ich selbst zu euch herniedersteige, um euch Stärkung zu bringen im Lebenskampf. Erkennet, dass ich die meinen nicht ohne Trost und Kraft lasse, so sie deren bedürfen. Lasset euch nicht genügen, dass ihr diese meine Kraft nur einmal in Anspruch nehmet, sondern begehret sie stets und ständig, und sie wird euch zugehen, ungemessen. Und so will ich euch wiederum verkünden, dass ihr diese Kraft ungewöhnlich dringend benötigen werdet, denn es ist die Stunde nicht mehr fern, die euch jeglichen Haltes berauben wird. Die Stunde, die euch mir nahe führen müsste, wenn ihr nur meiner gedenken wolltet, in eurer Not. Dann erhebet ihr sicher die Hände flehend zu mir und erbittet meine Hilfe, und sie wird euch gewährt sein, die ihr meinem nur im Herzen vernehmbaren Ruf Folge leistet. Ihr werdet meine Nähe spüren, ihr werdet die ernste Lage erkennen, in der ihr euch befindet. Das wird euch zu mir flüchten lassen. Bleibet mir treu ergeben in dieser Not. So wird sie an euch vorübergehen. Und schöpfe zuvor Kraft und Trost aus diesem meinem Wort. Nehmet mich zuvor schon auf in eure Herzen. Verringert euren Widerstand zu mir durch bewusste Hingabe eures Willens und seid nicht ungläubig, sondern gläubig. Denn dieser Glaube hält euch die große Not fern, ob ihr auch mitten in diesem Geschehen steht. Denn um der Welt willen muss meine Allmacht euch allen erkenntlich sein. Um der Welt willen kommt jenes große Erleben über euch, das meinen Willen und meine Allmacht verrät. Und es kann die Wirkung nur abgeschwächt werden an denen, die gläubig sind und mir voller Vertrauen ihre Not vortragen. Denn mein Wille gebietet über Leben und Tod. Und mein Wille lässet die Menschen leiden, so es Not tut, oder verschonet sie, so sie mir sich übergeben. Und dieser Wille wird auch das Geschehen so gestalten, dass es nur milde berührt die meinen, die mir treu ergeben sind. Denn es muss über die Menschheit kommen, um sie zu mir zurückzuführen, soweit dies noch möglich ist und die Seelen noch nicht gänzlich verstockt und verblendet sind. Ich bange um diese Seelen und wende daher das letzte Mittel an, das scheinbar grausam ist und doch die einzige Möglichkeit bietet zu ihrer Rettung. Um den meinen diese Stunde erträglich zu machen, gebe ich ihnen zuvor Trost und Kraft durch mein Wort. Wer sich dessen Einfluss hingibt, den schrecket nicht das Geschehen. Er weiß um meine Liebe und Sorge und vertraut mir voll und ganz. Er wird nicht bangend den Tag erwarten, sondern voller Zuversicht durch alle Schrecken hindurchgeführt zu werden. Denn ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Amen.